Alle Geschichten sind Geistergeschichten. Über verlorene Dinge, verlorene Menschen, Erinnerungen, Heimat, Leidenschaft, Jugend. Über Dinge, die darum ringen, von den Lebenden gesehen und anerkannt zu werden. Nur darum geht es allen. Um das, was übrig bleibt. Ein paar Dinge, von denen ich jetzt erzählen werde, würde ich gerne vergessen. Und manches ist bereits verwirbelt, wie die Flocken einer Schneekugel. Sicher ist nur, dass ich nicht all die Sachen gemacht habe, die man mir nachsagt. Ein paar schon, aber nicht alle. Memory is a haunting, is a silver hunting home, and its sound is dying, dying along the wind. I was never here, I was never here. Have I ever been here? I was never here. I was never here. Have I ever been here? And the game we are hunting, we are hunting all along. Has always been aware of us, so it keeps moving, moving strong. I was never here, I was never here. Sarah Chain. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Salas. Aus dem Amerikanischen von Katrin Bielfeld und Jürgen Bürger. Realisation Wittmann Zeitblom. Teil 1. Ich heiße Pretty, aber ich bin nicht hübsch. War ich nie, werde ich nie. Und es ist auch nicht mein richtiger Name. Nur Daddy nennt mich so. Der äußere Schein trügt, hat er immer gesagt. Also habe ich mir mit 6 den Arm aufgekratzt, um nachzusehen. Die Narbe ist immer noch da. Vermutlich ist es genau dasselbe wie mit dem Spruch: Wenn du lang genug buddelst, kommst du in China wieder raus. Ich habe mir dabei nur Blasen geholt. Mein richtiger Name ist Sarah Jane Pullman. In der Schule nennen mich alle Squeaky. In der Kirche bin ich meistens SJ oder einfach Junior. Anscheinend nennt mich jeder irgendwie anders. Wenn ich nachts im Bett liege, draußen am Stadtrand, wo wir wohnen, in vollständiger Dunkelheit, stelle ich mir vor, nicht da zu sein. Wenn ich aufwache, weiß ich nicht, wo ich bin. Mein Arm will sich in der Dunkelheit vor mir nicht heben. Meine Beine bewegen sich nicht, auch wenn ich es ihnen befehle. In dieser pechschwarzen Dunkelheit gibt es nur Geräusche. Das alles schreibe ich mit 7 in mein Tagebuch. Kein richtiges Tagebuch, nur so ein College-Block, wie man ihn für die Schule bekommt. Mit einem gänseblümchengelben Deckel und Linien in breitem Abstand. Meine Eltern geben sich Mühe. Sie haben normale Jobs, bei denen sie sich den Hintern aufreißen. Aber es reicht nie. Deshalb züchten wir zu Hause Hühner. Immer jeweils 6.000 in langgestreckten Baracken. Wir nehmen die süßen Küken aus Pappkartons und Monate später packen wir panische Hühner an den Füßen und stopfen sie in Käfige, die auf LKWs gestapelt und dann abtransportiert werden. Man muss schnell sein, sonst quetschen sie sich in die Ecken und ersticken. Nach meinem 10. Geburtstag ist Mom nicht mehr viel da. Sie ist im Kino einfach aufgestanden und gegangen, mitten im Film, hat kein Wort gesagt. Ich habe mir dann den Rest des Films angesehen und draußen eine halbe Stunde gewartet. Mal wieder weg. Sie kommt bestimmt zurück, Dad. Vermutlich wird sie das. Das Leben ist keine Pizzeria, Pretty. Es gibt keinen Lieferservice. Mit 16 ziehe ich von zu Hause aus. Kurz danach rutscht unser Haus den Abhang runter und Daddy zieht in einen Trailer, den er kaum noch verlässt. Ich lande schließlich irgendwo in Kentucky, in einem Studentenwohnheim einer College-Stadt, deren Einwohnerzahl sich in den Ferien halbiert. An einem stillen, bleichen Nachmittag gabelt Gregory Bates mich in der Cafeteria auf. Ich sage dir, worauf alles hinausläuft. Man streift herum, um Halt zu finden. Andauernd. Je länger man herumstreift, desto mehr Halt findet man. Und was war dein letzter Halt? Eine Kommune in der Nähe von Portland. Ich war verschwunden, bevor das FBI kam. Was hat die denn dort oben interessiert? Hatte meine Professur in Seattle beendet, ohne der Uni Bescheid zu geben. Das mögen die natürlich gar nicht. Oder war es, weil ich in Kanada eine Frau fast umgebracht habe? Aber erst, nachdem sie versucht hat, mich umzubringen. Er nimmt mich mit zu sich nach Hause, gibt mir ein Wurstsandwich, schläft mit mir und wirft mich zurück ins Wasser. Habe ich dir erzählt, dass ich Unterwäsche entworfen habe? Hock und ich gaben uns an diesem schönen Sommernachmittag systematisch die Kante. Da geht mir ein Licht auf. Ich habe alles mit dem Zimmermannsbleistift auf den Tisch gemalt. Das ist schon ziemlich lange her. Ein paar Wochen nach der Idee mit den Pilzen, Wasserpfeifen und Insektiziden. Hätte mir nie träumen lassen, dass aus dem Scheiß hier was wird. Ich habe dafür auch nie nur einen Penny gesehen. Wir werden nie wissen, wie andere die Welt sehen. Was in ihren Köpfen herumgeistert. Spielgeld, großartige Ideen, Ressentiments. Diese Erkenntnis war das Wertvollste, was ich aus Kentucky mitgenommen habe. Hatten Sie Kenntnis von den Absichten Ihrer Kameraden, Miss Pullman? Hatten Sie Kenntnis von den Absichten Gregory Bates? Naja, Kenntnis gibt's in allen Größen und Formen, richtig? Wissen ebenfalls. Ja oder nein, Miss Pullman? Ja. Ich bin vom alten Schlag und stelle Sie angesichts Ihres jugendlichen Alters und Ihrer offenkundigen Reue vor die Wahl. Gefängnis oder Armee? Sir. Yes, Sir. Da vorne rechts, die Staubwolke. Ist das Osten oder Westen? Keine Ahnung. Diese verdammte ausländische Wüstensonne ist auch keine Hilfe. Ist einfach überall. Hast du mal dran gedacht, Kinder zu kriegen? Ich meine, irgendwann? Ich erzähle ihm nicht, dass ich bereits eins hatte. Von Gregory. War besser so. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Aber ihr Baby hat es nicht geschafft. Ihr Gesicht ist gespenstisch weiß. Hat sie überhaupt richtig gelebt? Es entfernt sich von uns. Was meinst du? Ein einzelnes Fahrzeug? Sieht so aus. Zuerst riechst du das Zielmaterial. Pulverisierte Steine, Beton. Heißes Metall. Dann in Wellen der Gestank des Sprengstoffs. Ammoniak. Chlor. Oskar legt den Gang ein und will wieder anfahren. Sein Mund bewegt sich, aber ich kann nichts verstehen. Ich blicke jetzt seitlich auf den Jeep, versuche herauszufinden, wer von uns auf dem Kopf steht, als Oskar sich auf mich zubewegt. Mit einer Hand hält er sein Bein fest, mit der anderen zieht er sich vorwärts. Das Bein ist unterhalb des Knies komplett weg. Hautlappen, wie Fransen an einer alten Wildlederjacke. Ich halte seine Hand, als er sich versteift, blinzelt. Ich bleibe liegen, warte. Noch mehr Bleichmittel, Öl und Rauch. Dann spüre ich Vibration hinter mir. Ein Fuß stößt mich an. Ich atme so flach wie möglich. Irgendwer zieht mit aller Kraft an meinem Stiefel. Vermutlich kniet er dabei. Mit dem Fahrtenmesser in der Hand mache ich den schnellsten Sit-up meines Lebens und stoße zu. Blindlings. Nur nach Gefühl. Er ist klein. Vielleicht 12 oder 13. Ist das alles, woran Sie sich erinnern? Ja. Wann ist das passiert? Gestern. Hab den Rückweg zum Lager gesucht. Die Sonne immer links von mir gehalten. Doch sie bewegte sich. Sie war überall. Wer hat mich gefunden? Eine andere Patrouille. Bringen Sie mich nach Hause? Wo ist das? Wir haben Hühner. Wir haben das Fahrzeug gefunden, aber die beiden Leichen sind verschwunden. Die Erkennungsmarken Ihres Partners haben wir in Ihrer Tasche sichergestellt. Ich kann mich nicht erinnern, sie an mich genommen zu haben. I was never here. I was never here. Have I ever been here? Daddy hatte recht. Das Leben ist kein Pizzaservice, der einem das liefert, was man bestellt hat. Und weil auch diese Geschichte nicht nach dem Motto "alles wird gut" läuft, lande ich fast ein Jahr nach meinem Militäreinsatz irgendwo in New Mexico. Morgen, Ma'am. Ich bin Sergeant Briar Mills. Das ist mein Kollege Brian Hubble. In Ordnung, wenn wir kurz reinkommen. Sergeant Mills sieht eher aus wie ein Marine. Groß, durchtrainiert und mit einem Stahlblick, den man nie mehr vergisst. Hubbles Augen dagegen wandern gierig von meinem Schlüpfer, der zu Beginn unserer letzten Rezession mal pink gewesen war, zum Deadbeat-Logo auf meinem T-Shirt, bevor sie sich durch schiere Willenskraft zu meinem Gesicht heben. Kaffee? Hab noch nicht davon getrunken. Und Sie sehen aus, als hätten Sie ihn nötiger als ich. Entschuldigung, dünne Wände. Richtig einsam wird's hier nie. Kommt das öfter vor? Was glauben Sie? Wird auch schon mal mehr draus? Manchmal. Bin gleich wieder da, Pryor. Der Mann kann einfach nicht anders. Sieht sich als... Ich sehe mich immer noch im Bett tief und fest schlafend. Ja, es tut mir leid. Noch einmal, dann bist du fällig. Wohnen Sie schon lange hier, Miss Pullman? Wieso? Ich frage mich, wie gut Sie Ihre Nachbarn kennen. Die von nebenan, meinen Sie? Oder den Flur hinunter. Daniel Askew. So, alles geklärt. Hab mich mit Bud kurz unterhalten und ihn wissen lassen, dass ich von Zeit zu Zeit vorbeischauen werde. Vor allem müssen wir wissen, wann Sie Daniel Askew das letzte Mal gesehen haben. Welchen Tag haben wir heute? Donnerstag. Dann war es Montag. Gut. Und was haben Sie am Montag gemacht? Abendessen, ein paar Drinks, Bisschen flirten. Flirten? Ja, sowas gibt's noch. Genau wie Vögeln, hm? Hm. Ist zeitlos. Wissen Sie, wie man ihn erreichen kann? Vielleicht bei der Arbeit? Arbeit ist für ihn ein Fremdwort. Verstehe. Sie sind aber berufstätig, Miss Pullman, oder? Als Küchenchef? Köchin. In der Nachtschicht. Wenn die Loser das Restaurant und so ziemlich den ganzen Rest der gottverdammten Stadt für sich haben. Ein unkompliziertes Leben. Ja, ja, ja. Wonach wir uns alle sehen. Aber nur wenige sind klug genug und haben das Glück, es zu finden. Wenn Sie auf der Suche nach einem unkomplizierten Leben sind, sollten Sie sich besser überlegen, mit Leuten wie Dan Askew zu verkehren. Verkehren, hm? Oder mit Dom Larsen, einer seiner anderen Namen. Könnte ich mich vielleicht wieder schlafen legen, während ich es mir überlege? Absolut. Danke für Ihre Zeit. Danke. Für den Kaffee. Kein Ding. Wenn jemand in Not ist? Die Polizei, dein Freund und Helfer? Können wir sein. Ja. Eine Woche später kommt er vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Unter demselben Vorwand taucht er noch einmal auf. Dann vergehen Tage und Wochen. Keine Ahnung, wie viele. Tut mir leid, dass ich mich jetzt erst bei dir melde. War viel unterwegs in letzter Zeit. Ist schon okay. Genau wie Dan Askew. Er ist in Mobile gewesen, wie du gesagt hast. Naja, Schnee von gestern. Nach einer Weile haben wir seine Spur in New Orleans aufgenommen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte er sich längst in Luft aufgelöst. Wie bist du auf diese Bar gekommen? Auf der Suche nach einem Stück Scheiße, das kurz vor einem üblen Ende stand. Brian? Du weißt, dass mir das am Arsch vorbeigeht, oder? Wir hatten gehört, dass ihr euch nahe standet. Ich würde eher sagen, es war ganz praktisch. Verstehe. Bist du jetzt Freund und Helfer? Hatte bei beiden nie ein glückliches Händchen. Ich versuche nur, dich kennenzulernen. Und dich zu warnen. Wir haben Grund zur Annahme, dass Dan möglicherweise hierher zurückkommt. Keine Angst. So richtig praktisch ist er ja jetzt nicht mehr, oder? Halt einfach die Augen offen. Und falls er versucht, dich zu kontaktieren, wird er nicht. Rufst du uns an. Ach. Und ich dachte schon, du würdest mir wegen meiner Schlagfertigkeit und meines seidenweichen Körpers den Hof machen. Den Hof machen? Na, so wie in der Minne. Wie bei Gaston Paris, ungefähr 1880 oder so. Dafür braucht man eine Dame von Stand. Man nimmt, was man kriegen kann. Oder was man nicht kriegt. Dann liege ich richtig mit der Vermutung, dass Cops heutzutage aufs College gehen. Manche mögen schlau. Eine Woche später komme ich frühmorgens von der Arbeit nach Hause. Dan sitzt im Flur auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt. Die Haare jetzt fast bis auf den Schädel rasiert. Hi, Sarah. Wie war's in Mobile? Heiß, feucht. Und in New Orleans? Auch. Hast du mir nachspioniert? Was willst du denn? Wollte erstmal nur Hallo sagen. Sehen, wie es dir geht. Müde bin ich, so geht's mir. Und angepisst, also fick dich. In den Wochen danach kam er noch zweimal. Dann nicht mehr. Das hast du mir gar nicht erzählt. Tut mir leid. Hätte ich machen sollen. Schon okay. Ich wusste davon. Er wird nicht wiederkommen. Geschnappt? Oder nur wieder verschwunden? Verschwunden. Würdest du mir bitte den Reis? Dan hat Menschen wehgetan, Sarah. Und soweit wir wissen, mindestens einen umgebracht. Sowas kann jemanden einholen. Aus einer Richtung, aus der man es nicht erwartet. In dem Moment wird es mir klar. Ich weiß, was mit Dan passiert ist. Wie hatte ich es nur geschafft, es zu ignorieren? No. Noch einmal, dann bist du fertig. Sohn. Menschlicher Abfall. Vom Lebensweg abgerissen. Dann hat Menschen wehgetan, Sarah. Auf der Suche nach einem Stück Scheiße. Was kann jemanden einholen? Das kurz vor einem üblen Ende stand. Lass mich los, Brian. Hat er dir auch wehgetan? Deinem seidenweichen Körper den Hof gemacht? Du magst es, wenn man dir wehtut, oder? Brian, hör sofort auf damit. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Was ist los mit dir? Hast du geglaubt, ich mache ernst? Habe ich dir jemals wehgetan ohne dein Einverständnis? Tja, manchmal tut man Dinge, die man nicht tun sollte. Ich mochte diesen Brian Hubble nicht mal richtig. Aber während noch die Alarmglocken schrillten, war ich blindlings in diese Beziehung gestolpert. So lange weggeschaut. Wenn man einen gewalttätigen Menschen verlässt, macht man einen schnellen und harten Schnitt und bringt so schnell wie möglich so viel Abstand wie möglich zwischen sich. Ich bin im Bad und schminke mich ab, als er nach Hause kommt. Er legt die Hände um meinen Hals. Zunächst ganz vorsichtig. Guten Abend, Madame. Für wen pflegen Sie diese seidenweiche Haut? Meint er es zärtlich? Mein ganzer Instinkt, alles, was ich in diesem Augenblick empfinde, entscheidet sich dagegen. Ich drehe mich um und ramme ihm den Stiel meiner Haarbürste in den Hals. Dann, nur um sicher zu gehen, beuge ich mich über ihn, packe mit beiden Händen seinen Kopf und schmettere ihn auf den Boden. Ich ziehe Jeans, Sweatshirt und Schuhe an, werfe ein paar Sachen in meine Tasche und bin weg. I was never here. I was never here. Brian? Brian? Ich bin's, Pryor! Brian? Fuck! I was never here. I was never here. I have never been here. Krähen sind, wie man inzwischen weiß, sehr interessiert am Tod. Wenn du dich mit einer toten Krähe in der Hand zu ihnen stellst, gehen sie dir aus dem Weg, zittern herum und veranstalten Sturzflüge. Sie merken sich dein Gesicht. Außerdem scheinen sie kollektiv zu trauern. Wissenschaftler vermuten, dass sie den Tod erforschen. Dass sie lernen, ihn zu verstehen. Irgendwo in der Mitte des Landes, irgendwann in der Mitte meines Lebens, liege ich neben einem Mann namens Eve, der bereits 4 Firmen gegründet und erfolgreich nach oben gebracht hat, nur um dann jedes Mal auszusteigen. Sein Interesse erlischt, sobald was fertig ist. Außerdem verfasst er Epitaphe, die einmal unsere Grabsteine zieren könnten. Erwischt. Die Sorgen sind vorüber. Ist das alles? War's das? Sarah wird vermisst. Eve, du würdest ohne weiteres den Wettbewerb zärtlichster Mann der Welt gewinnen. Und auch den für den Mann mit den größten Erfolgsaussichten. Eve sieht zuerst mich an und dann an sich herunter. Oh je. Schau nur, was passiert ist. Der Garten wurde von Schmetterlingen eingenommen. Die Jahre mit Eve werden zu Jahren der Fortbildung. Ich arbeite als Bäckerin für eine Pseudo-Boulangerie in der Nähe des Colleges. Durch den Kontakt mit den Studenten frage ich mich, ob ich mein Leben nicht nochmal in die Hand nehmen, wieder zur Schule gehen und es diesmal vielleicht auch durchziehen soll. Die meisten Studenten sind halb so alt wie ich, ebenso die Dozenten. Alles, was man uns beigebracht hat, ist falsch. Arthur Rimbaud. Dr. Balducci's Kunstseminar besteht aus Zitaten und Diskussionen. Immer das Spezielle betrachten. Abstraktionen drücken dir ein Kissen aufs Gesicht, bis du erstickst. Es gibt keine Theorie von allem. Es gibt keine Theorie von irgendwas. Man sollte stets die Frage stellen, wem nützt es? Was liest du da? Für Balducci? Rate. Verfluchter Schöpfer. Warum hast du ein Monster geformt, das so abscheulich ist, dass selbst du dich angewidert von mir abgewandt hast? Gott hat aus Mitleid den Menschen nach seinem eigenen Bild schön und verführerisch gemacht. Aber meine Form ist nur eine schmutzige Art von dir. Verflucht und auf ewig allein. Unter seelischen Qualen nimmt das Monster seinen Geburtsort auseinander und flieht aufs Land. Richtig? Mehr oder weniger. Aber das ist nicht das Ende. Das ist nie das Ende. Nein. Jeder Roman, jedes Gedicht ist immer dieselbe Geschichte, die wir uns wieder und wieder erzählen. Wie wir versuchen, wirklich Mensch zu werden und es doch nie schaffen. Was soll das, Eve? Was soll was? Adrian erzählt mir, dass du im Büro lächelnd und methodisch Firmendokumente gelöscht hast? Blöd, was? Auf einer Skala all dessen, was heute in Washington passiert ist, gerade mal eine Eins. Ziemlich schwer heutzutage, mit irgendwas Eindruck zu schinden. Übrigens, beobachten Sie uns, um sicherzugehen, dass du mir keine Drogen zusteckst. Oder Schlimmeres. Und noch was. Du hast zwei Köpfe. Wenn dem so ist, hast du wohl schon genug Oxys gehabt. Die glauben, sie haben auf alles eine Antwort. Und du? Nicht eine einzige, winzige, bemitleidenswerte. Ich komme morgen nach der Arbeit wieder vorbei. Wir stehen das durch. Sieben Wochen warte ich durch einen Nebel aus Arbeit, Krankenhausbesuch, Seminare, zwischendurch eine Mütze Schlaf. Zurück ins Krankenhaus, lernen, noch eine Mütze Schlaf, Arbeit und das Ganze von vorn. Als Eve wieder nach Hause kommt, gibt es nicht mehr viel zu lachen. Grundloser Telefonterror. Er bleibt eine ganze Woche im Bett. Eine weitere verbringt er damit, alte Sitcoms zu schauen. Dabei Käsetoast zu essen und das Haus zu verwüsten. Nach ein paar Wochen muss er zur Nachuntersuchung. Dieses Wort benutzen sie häufig. Nachuntersuchung. Keine Sorge, bin gleich wieder da. Nur eine kurze Inspektion. Schrauben nachziehen, Keilriemen checken, Vergaser durchblasen, einmal richtig hochfahren. Es folgen zwei weitere Inspektionen, neue Psychiater, Verhaltenstherapeuten, ein Arsenal an Medikamenten. Die Wahrheit ist dort oben. Alles, was wir wissen müssen, steht dort auf der Wand. Ich kann das lesen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, sobald ich wegsehe. Einige Tage später komme ich von der Arbeit nach Hause. Die Tür ist unverschlossen, das Haus aufgeräumt und blitzblank. Eve? Bist du da? Er ist im Schlafzimmer. Tablettenröhrchen und eine Flasche Bourbon auf dem Tisch neben ihm. Scheiße, Eve. Was machst du? Das ist absolut ekelhaft. Eve! Verdammt. Was hast du gemacht? Du Idiot. Nachdem ihn der Notarzt mitgenommen hat, packe ich meinen einzigen Koffer und fahre zum Bahnhof. Als hätte es uns nie gegeben. Mr. und Mrs. Fliegenheimer. Von dort rufe ich im Krankenhaus an. Es tut mir leid. Auch wenn Sie mit ihm verwandt sind, kann ich ihm am Telefon keine Auskunft geben. Warum kommen Sie nicht zu uns in die Klinik? Hallo? Miss? Hallo? Bitte fahren Sie hier rechts ran. Fahren Sie hier rechts ran. Fahren Sie rechts ran. Fahren Sie rechts ran. Was gibt's, Officer? Ihr Rücklicht. Es flackert. Ich muss Ihnen leider einen Strafzettel geben. Hey, ich habe auf dem Rücksitz ein paar Schachteln voller Häppchen. Spenden fürs Altersheim. Aber vielleicht haben die Jungs auf der Wache auch Lust auf einen Imbiss. Mal sehen. Was denn? Keine Donuts? Ist das ein Witz auf Ihrem Namensschild? Random? Sie heißen Zufall? Meine Mutter glaubte an glückliche Zufälle und an wenig anderes. Das erste Date dauert 3 Stunden, das zweite ein Wochenende und einen Monat später wohnen wir zusammen. Zuerst in seiner Parterre-Wohnung, dann in einer größeren im ersten Stock. Cool, es geht eindeutig aufwärts. Daran gibt es keinen Zweifel. Meine Arbeitszeit in der Bäckerei überschneidet sich selten mit Rands Dienstzeiten. Wir sehen uns gerade lang genug auf dem Flur, um zu winken. Miss Sarah, wir zwei sollten uns wirklich mal richtig treffen. Wir leben in Schneekugeln, nicht wahr? Irgendwer nimmt und schüttelt sie und die Jahre wirbeln um einen herum. Muss ein kräftiger Typ sein, der da schüttelt. Ich werde von einem schicken Restaurant angeworben und wechsle von Kokosnusskuchen zu Pâté und Unaussprechlichem. Ich beginne ein Fernstudium und schließe es ab. Ich liebe Random, allerdings nicht, und darauf bestehe ich, zufällig. Eines Nachts träume ich von hell erleuchteten Korridoren, in denen es von zwielichtigen Vernehmungsbeamten nur so wimmelt. Wir unterbrechen das Programm für eine aktuelle Meldung. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle an der Interstate 25 wurde vor einer knappen Stunde ein Polizeibeamter bei einem Schusswechsel verletzt. Er starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Vorsicht, der Täter befindet sich auf der Flucht mit unbekanntem Aufenthalt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kansas State Police. Fuck. Sheriff Department Farr, guten Tag. Verstehe. Nach Eve, nach Ran und lange nach Hubble dachte ich, mein Leben könnte sich beruhigen. Wie lange geht das jetzt schon? Wie der Sturm in der Schneekugel. In Ordnung. Doch das ganze Starren auf Landkarten und Pläne bringt nichts. Man kommt nur ganz selten dort an, wohin man zu gehen glaubt. Ich bräuchte noch Ihren Namen und Ihre Adresse. Ich bin damals, als Ran starb, nicht aus dem Krankenhaus raus. Bitte? Über den halben Kontinent und ins Büro des Sheriffs. Genau, drüben bei der Tankstelle. Dazwischen lagen viele verdammt holprige Wege und unruhige Morgenstunden. Bleiben Sie einfach im Haus hier. Aber ich werde jetzt nicht die Lücken füllen und so tun, als stünde alles miteinander in Verbindung wie bei einer HBO-Serie. Das tut's nicht. Guten Tag, Ma'am. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mich bewerben. Bitte, nehmen Sie Platz. Zum ersten Mal rede ich mit jemand über die Wüste und wie ich dorthin gekommen war. Ich erzähle ihm von dem Jungen mit der Panzerfaust und von Oscar und weiß nicht, warum ich das mache. Aber Cal Phillips, selbst Veteran... Einer dieser Kriege, über die keiner mehr redet. Hört zu. Ich sollte Sie jetzt eigentlich fragen, warum Sie diesen Job wollen, was Ihre Qualitäten sind, wo Sie sich in 10 Jahren sehen. Scheiß drauf. Wollen Sie einen Kaffee? Kommen Sie, ich erzähle Ihnen mal was über unsere Stadt. Als er fertig ist, deutet er auf ein Poster an der Wand hinter ihm. Eine Frage habe ich allerdings noch. Was halten Sie davon? In der Zeit, die Sie aufwenden, um über die letzte Bauchstraffung eines Prominenten zu reden, verüben 44 Veteranen Selbstmord. Keine Ahnung. Okay, Sie haben den Job. Vermutlich bin ich gerade 10 Monate im Sattel, habe inzwischen eine Menge Barschlägereien, Fälle von häuslicher Gewalt, einen Selbstmord mit Schrotflinte und ein paar andere typische B-Probleme einer Kleinstadt hinter mir, als ein Lincoln Town Car mit 100 Meilen in den Drugstore rauscht. Hallo? Können Sie mich hören? Er hat noch schwachen Puls. Holen Sie den Notarzt. Casey, schon irgendeine Ahnung, wer das ist? Der Fahrer heißt Ted Dunstan, ist 19, Führerschein aus Maine, ist dort am College eingeschrieben. Was macht er denn hier? Und in einem Lincoln Town Car? Er ist der rechtmäßige Besitzer, wohl vor einem Jahr gekauft. Und sonst noch was? Bisher kein Hinweis auf Drogen oder Alkohol. Warum fährt er mit 100 die Walnut Street hinunter und versucht hinterher zu flüchten? Hey, sowas passiert eben auch hier. Genau wie im Dschungel und in der Wüste. Wenn du nach einer Erklärung suchst, dann machst du dich nur selber verrückt. Und deine Umgebung gleich mit. Bis hierhin hat Cal bereits mehr über meine Vergangenheit erfahren als jeder andere. Wir sitzen oft zusammen und gehen Verfahrensabläufe durch. Du musst dir alles drauf schaffen. Vernehmungstechniken, Ermittlungsroutinen, Dezernatsrichtlinien. Und was hast du früher so gemacht, Cal? Es gibt Stipendien für Gesetzeshüter, die nebenbei Jura studieren wollen. Denk mal drüber nach. Meinst du das ernst? Wieder aufs College, in meinem Alter. Du hast dich gut gemacht, Sarah. Danke. Das ist deine Berufung. Ganz sicher nicht. Sei dir nie wegen irgendwas sicher. Ich wollte dir das schon eine ganze Weile sagen. Wie du dich in Situationen bewegst, dich Menschen näherst, das kann einem keiner beibringen. Das hat man in sich oder eben nicht. Ich versuch's. Nee. Siehst du, genau das meine ich. Du versuchst es nicht, du tust es einfach. An den meisten Tagen bin ich total überfordert, Cal. Na klar bist du das. Wir sind alle überfordert. Vom ersten Tag an. Und nach dem, was du mir aus deiner Vergangenheit erzählt hast, was ich da wohl fände, wenn ich mal tiefer graben würde... Ich habe nie verstanden, warum du es nicht getan hast. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Sheriff Department Farr. Seit 4 Tagen vermisst. Verstehe. Wie ist Ihr Name? Ein paar Wochen später nehme ich einen Notruf entgegen. Und sein Name ist? Eine Person wird vermisst. Willis Patch. Ich fahre gleich mal raus und schaue nach dem Rechten. Mr. Patch? Hallo? Sheriff Department? Ein FedEx-Paket ist zwischen Fliegengitter und Haustür geklemmt worden. Die Tür ist abgeschlossen, aber der Rahmen gibt nach. Mr. Patch? Die Musik kommt aus dem Badezimmer. Mr. Patch liegt friedlich in seiner Wanne, als wäre er eingeschlafen. Die Szenerie erinnert mich an Balducci's Kunstgeschichte-Seminar. Was sind wir Menschen, doch ein Irrlicht dieser Zeit. Wir vergehen wie Rauch von starken Winden. Elemente der klassischen Malerei. Licht und Schatten. Die im Mittelpunkt stehende Figur ist gleichzeitig Individuum und Manifestation einer höheren, spirituellen Bedeutung. Ich stelle mir Mr. Patch vor, der sich ein Bad einlässt, die Musik auswählt, das Bier öffnet. Und dann stirbt er, entspannt zurückgelehnt, in vollständiger Ruhe, absolut friedlich. Als würde die Welt in diesem Moment, für diesen einen Augenblick, den Atem anhalten. Nur wenige Leben enden so würdevoll. A hunting is a silver hunting horn. All all stories are ghost stories. And sound is dying. Lost things, lost people. Dying along the wind. Lost memories. I was never here. All struggling. I was never here. To be seen. Have I ever been here? By the living. I was never here. Vanitas. I was never here. Vanitas. Have I ever been here? Ich wohne inzwischen in einem Haus etwas außerhalb. Ohne Fernseher und Radio, lass die Finger vom Internet und habe seit Jahren in keine Zeitung mehr geschaut. Gelegentlich höre ich, wie Leute sich über das Neueste unterhalten. Fast immer geht es um die Guten und die Bösen. Und ich frage mich jedes Mal wieder, wie Menschen in derart unkomplizierten Welten leben können. Ja? Casey hier. Es geht um Cal. Seine Tochter hat ihn gestern Abend nicht ans Telefon bekommen. Heute Morgen ist sie dann zu ihm rüber. Er ist verschwunden. Ging gestern Abend so gegen 6, 6:30 hier raus. Ist doch nicht im The Elite aufgetaucht. Bin gleich da. Wow. Hier hat Cal gewohnt? Sieht so aus. Übrigens, Judge Pollock sagt, du sollst dich als vereidigt betrachten. Ich bin schon vereidigt. Als amtierender Sheriff. Ich mach den Job erst ein Jahr, Casey. Ah, spielt keine Rolle. Warst du schon mal hier? Nein. Anscheinend auch sonst niemand. Seine Tochter sagt, wir sollen im Flur nach links gehen. 90er Bett, Resopaltisch, darauf Ablage, Handy, Ladegerät des Piepers, Kaffeebecher mit Stiften, Schere und Tacker. Vor jedem Fenster Vorhänge aus Gaze. Das Zimmer erinnert mich an ein Brettspiel. Sogar die Schuhe stehen rechtwinklig unter dem Sessel. Wenn man hier ein einzelnes Stück bewegt, könnte die gesamte reale Welt einstürzen. Lass uns die Ordner durchgehen. Der Mann hat in diesem einen Zimmer gelebt, obwohl er ein ganzes Haus für sich hatte. Sieht so aus. Warum macht er sowas, Sarah? Vielleicht, um es nicht kompliziert zu machen. Wird er zurückkommen? Wir wissen ja nicht mal, ob er weg ist. Wir wissen einen Scheißdreck. Wie kann es sein, dass der Kerl, mit dem wir unsere Tage verbringen, und der, der in diesem Raum lebt, ein und dieselbe Person ist? Die Papiere hier sind unauffällig. Bei dir? Nichts. Hallo? Rick hier. Ihr werdet in Boomtown gebraucht. Hast du Freunde, Sarah? Hauptsächlich von früher. Ah, früher. Genau. Da hatte ich alle möglichen Freunde. Die anderen Sportler, coole Mädchen, sogar ein paar Nerds. Aber im Abschlussjahr veränderte sich was. Dieselben Leute, dasselbe Abhängen, aber... Wir müssen in Bewegung bleiben, stimmt's? Das ist das Geheimnis. Kann sein. Entschuldige, Sarah. Das ging mir sehr nah da drin. Die Atmosphäre von Einsamkeit? Eigentlich eher, wie ordentlich alles war. Alle Leben, die ich kenne, sind komplett chaotisch. Wir sind da. Das Haus davor. Okay, steigen jetzt aus und nähern uns dem Zielobjekt. 3 Personen befinden sich im Haus. Bei unserer Ankunft in Boomtown stehen 3 Menschen in einer Küche. Unklare Situation. Beim Herd ein ca. 40-jähriger Mann, in der Hand eine Bratpfanne. Ihm gegenüber eine etwa gleichaltrige Frau mit einem Schlachtermesser. In der Nähe der Tür eine junge Frau. Kann mir jemand erklären, worum es hier geht? Ma'am? Sind alle okay? Sie sollten dem Sheriff besser antworten. Das Mädchen sagt, sie ist seine Tochter. Okay, gut. Dann unterhalten wir uns jetzt. Sie wohnen hier, Ma'am? Ja, Karl und ich. Und Sie, Miss? Würde es Ihnen was ausmachen, mich nach draußen zu begleiten? Hauptsache, ich komme hier raus. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Sie sind nicht aus der Gegend, oder? Nein, von oben im Norden. Okay. Was ist passiert? Ich dachte, die würden sich gegenseitig umbringen. Wir haben da drin gestanden und geredet. Sie hat sich abgewandt und als sie sich wieder umdreht, hat sie das Messer in der Hand. Daraufhin greift er sich die Bratpfanne und fängt an zu sagen, Ruth, es tut mir leid. Immer wieder. Was denn? Das mit der Pfanne? Oder das mit mir? Sind Sie dem Mann früher schon mal begegnet? Nein, Ma'am. Aber Sie sagen, Sie sind seine Tochter. Mhm. Und darum sind Sie heute hergekommen? Ich hab's mir lange Zeit ausgeredet. Was hat sich geändert? Irgendwie scheine ich nie zu wissen, warum ich bestimmte Sachen mache. Selbst wenn ich gerade dabei bin, sie zu tun. Sind andere Menschen auch so? So ziemlich jeder, den ich kenne. Diesmal weiß ich's aber. Wie kommt's? Vor 8 Jahren hat mir meine Mutter von ihm erzählt. Da war ich 16. Sie ist letzten Monat gestorben. Eierstockkrebs. Zum 3. Mal wiedergekommen. Ich dachte, vielleicht würde er es gern wissen. Dann sind Sie nicht hier. Es gibt nichts, was ich von ihm will, Ma'am, nein. Haben Sie das denen gesagt? Dazu haben Sie mir gar keine Chance gelassen. Einen Monat später fahre ich noch einmal zu Karls Haus. Vermutlich ein Versuch, mich in sein Leben einzuführen. Als junges Mädchen war ich für mein Alter ziemlich klein und schmal. Ich wurde häufig Zwerg genannt. Nur Daddy hat dieses Wort nie gebraucht. Stattdessen hat er mir ein paar Holzstelzen gebaut. Der gesunde Menschenverstand sagt, wenn man eine Aufgabe übernimmt und keinen Schimmer hat, was man tut, dann zieht man den Kopf ein, strengt sich an und wächst mit seinen Aufgaben. In Wahrheit ist es aber eher so, als würde man ein Kleid eine Nummer zu klein kaufen und sich einreden, dass es dadurch leichter würde, ein paar Funde abzulegen. Und anschließend hängt das Ding jahrelang im Schrank, bevor man es wegwirft oder verschenkt. Und genau das wäre mir passiert, wenn du nicht da gewesen wärst, Carl. Also, wo hast du dich versteckt? An der State Road 61 biege ich ab und komme an einer stillgelegten Hühnerfarm vorbei. Ich muss an den Käfer denken, den ich als Kind beobachtet hatte. Du bist groß und dumm wie eine schwarze Bohne. Du läufst immer wieder gegen die Wand. Hast du einen Plan? Weißt du, wo du hin willst? An der nächsten Kreuzung wende ich und fahre nach Hause. Hallo? Geht es dir gut? Den Umständen entsprechend? Gut. Ich schätze, sie haben dich gezwungen, den Fall zu übernehmen. Sie haben nicht mal gefragt. Das tun sie nie. Du schaffst das schon. Das klingt so... endgültig. Ist es fast nie. Im Rückspiegel werden Dinge kleiner, aber ganz verschwinden tun sie nie. Menschen schon. Sarah, ich habe Sachen gemacht. Ist lange her, als ich gerade wieder zurück war. Ich war im Arsch. Richtig im Arsch. Der Kerl von heute und der von damals, die können einfach nicht zur selben Zeit am selben Ort sein. Nicht mehr. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die Leute werden sich Fragen stellen. Sie werden reden, alle möglichen Geschichten erzählen, falls sie es nicht schon tun. Naja, Leerstellen müssen eben gefüllt werden. Sag mir einfach, dass es dir gut geht. Es geht jeden Tag besser. Das wollen wir doch alle. An unseren besten Tagen. Pass auf dich auf. Cal. Ich komme gerade vom Mittagessen. Er sitzt vor dem Rathaus auf einer Bank und macht auf unschuldig. Sie sind Sheriff Pullman. Und Sie, ein weiterer Tourist im steten Strom derer, die sich die Attraktionen unserer Stadt ansehen wollen? Tyrell Martin, Special Agent. Das FBI kommt nach Far. Löwen und Tiger, ja, ja. Und ist nicht einfach auf der Durchreise? Haben Sie sich gut eingearbeitet? Ich tue mein Bestes. Muss ich unvorbereitet getroffen haben? Wie diese Unterhaltung. Andererseits haben Sie den passenden Background dafür. Und wie kommt es, dass Sie meinen Background kennen? Ich verlasse mein Büro selten ohne ausführliches Briefing. Man weiß ja nie, was einen draußen am Rand der Zivilisation erwartet. Und wir haben einen ganzen Raum voller Leute, die über ihre Computer gebeugt nur auf ein Go warten. Calvin Phillips, ich nehme nicht an, dass Sie von ihm gehört oder mit ihm gesprochen haben. Ist das eine offizielle Frage? Eine neugierige. Als Ihre Suchmeldung reinkam, gingen alle roten Lampen an. Dann bin ich auch mal neugierig. Woher das Interesse am Sheriff einer Kleinstadt? Mehr kann ich nicht sagen. Wenn das da gerade unsere Zusammenarbeit ist. Sie sind kein großer Freund von Autoritäten, stimmt, Sheriff? Oder von Bullshit. Und doch sind Sie hier. In Verantwortung. Mit einem Stern. Ich bleibe in der Nähe, falls sich was ergibt. Falls sich was ergibt, gehe ich davon aus, dass Sie es schon wissen. Ich denke an etwas, das nicht für die Allgemeinheit bestimmt ist. Eher etwas Persönliches. Tja, ich schätze, hier beginnt nun die eigentliche Geschichte. And again we are hunting. We are hunting all alone. Has always been aware of us. So keeps moving strong. I was never here. I was never here. Have I ever been here? I was never here. I was never here. Have I ever been here? Sarah Jane. Hörspiel in zwei Teilen, nach dem gleichnamigen Roman von James Salis. Aus dem Amerikanischen von Katrin Bielfeld und Jürgen Bürger. Bearbeitung Wittmann Zeitblom. Mit Alice Dwyer als Sarah Jane.